So. Das nächste Stück heißt Marie. Was wolltest du was sagen? Ja, was ganz wichtig ist. Eine schlechte Nachricht, die Rolling Stones spielen heute leider nicht. Und jetzt noch eine gute Nachricht, wir haben einen Kaffee- und Kuchenstand da hinten im Zelt. Kann ich nur empfehlen. Jetzt ein Liebeslied. Liebe, Liebe, Liebe. Also wie gesagt.